Was ist ein Scheitern Europas? Die Euro-Krise hatte mit einer Reihe von Vertragsbrüchen begonnen und wird von deren Fortsetzung begleitet. Hellhörig muss man aber werden, so der Verfassungsrichter Udo Di Fabio, wenn auf die Vorhaltung eines Vertragsbruchs entgegnet wird, dass die Einhaltung der Verträge praktisch nicht möglich sei, ohne dasjenige zum Einsturz zu bringen, was die Bestimmungen zur Währungsunion erreichen wollen, einen gemeinsamen Währungsraum. Und dann zur Verteidigung des Vertragsbruchs die Drohung kommt, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Was ist Scheitern? Man kann bei einem Examen scheitern, eine Existenzgründung kann scheitern, eine Ehe kann scheitern, ein Rettungsversuch der Bergwacht kann scheitern. Misserfolge können tragisch sein, aber das Leben geht weiter. Das Gegenteil von Scheitern ist der Erfolg. Europa ist erfolgreich, wenn Frieden herrscht, wenn in den Ländern Europas die Demokratie stabil bleibt bzw. sich weiter festigt, wenn die Menschen aus eigener Kraft ihre Lebensverhältnisse verbessern können, Arbeit finden und von den Früchten ihrer Arbeit leben können. Andere Erfolgsmaßstäbe für Europa finde ich nicht. Denn die Zeit für militärische Eroberungen, den Erwerb neuer Kolonien oder andere Methoden des äußerlichen Machtzuwachses ist zum Glück vorbei. Brauchen wir für irgendeines dieser Ziele in ganz Europa oder in Teilen Europas eine gemeinsame Währung? Natürlich nicht. Sie mag manchem nützlich vorkommen, aber sie ist nicht zwingend. Bedeutet für irgendein Land im Euroraum die freiwillige oder erzwungene Rückkehr zu einer nationalen Währung eine Gefährdung der obigen drei Erfolgsmaßstäbe? Sicherlich nicht. Selbst eine Rückkehr Griechenlands zur Drachme würde dort nicht den Frieden gefährden und auch nicht die Demokratie. Möglicherweise würden sich sogar die Chancen der meisten Griechen, ihr Leben zu gestalten, verbessern. Aber darüber mögen die Ökonomen streiten. Die drohende Rede vom Scheitern Europas arbeitet, wie es in der Politik leider häufig vorkommt, in schlampiger Sprache mit einer unscharfen Begrifflichkeit. Der Frieden in Europa war in der Vergangenheit traditionell gefährdet worden durch die Expansionsgelüste der großen europäischen Mächte, zuletzt durch den Ost-West-Konflikt. Das ist vorbei. Das von der Währung ganz unabhängige Sicherheitsnetz der NATO umfasst mittlerweile ganz Europa, außer den GUS-Staaten und Teilen des ehemaligen Jugoslawiens. Die einzige Gefahrenquelle für den Frieden in Europa sind seit dem Fall des Eisernen Vorhangs Bürgerkriege und ethnische Auseinandersetzungen. Diese finden meist sogar in einem Gebiet mit einheitlicher Währung statt. So war es im jugoslawischen Bürgerkrieg und beim russischen Bürgerkrieg in Tschetschenien. Auch die kriegerischen Auseinandersetzungen um Georgien und die übrigen Unruhen im Kaukasus hatten und haben mit Währungsfragen nichts zu tun. Auch ein Bedingungsgefüge zwischen Euro und Demokratie oder gar ein Gefährdungszusammenhang zwischen beiden ist selbst bei größter geistiger Anstrengung nicht erkennbar. Staaten können den Euro einführen oder wieder abschaffen. Sie können ihr Währungsgebiet definieren, wie sie wollen, allein oder gemeinsam mit anderen. Ganz unterschiedliche Währungsregime sind mit Demokratie vereinbar. Demokratisch kann sogar die Auflösung eines Währungsgebiets sein, wie es bei der Teilung der Tschechoslowakei geschah.